Hallo Leute, da bin ich wieder und berichte euch vom Neuesten aus der Eiszeit. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier wieder kälter geworden ist. Hey, da ist ja auch wieder diese Mischung aus Ratte und Eichhörnchen. Aber er ist diesmal nicht allein. Sieht ganz so aus, als hätte er eine kleine Freundin gefunden. Oh je, jetzt streiten sie sich um eine Eichel. Oh nein, nee, das wird mir zu heiß. Hier passiert bestimmt gleich wieder irgendein Unglück. Ich verziehe mich lieber. Es ist soweit! Was kommt denn da für eine wilde Meute angerannt? Wartet, Leute! Das ist doch Manfred, das Mammut. Der überrennt ja fast jeden, der ihm im Weg steht. Was hat er denn nur? Das Baby kommt, das Baby! Pass darauf, ich kriege ein Baby! Alarmstufe Blau, Alarmstufe Blau! Oder Rosa, wenn es ein Mädchen ist! Ich krieg ein Baby, ich komme, Elia! Manni! Hä? Ich hab dir doch gesagt, es war nur ein Tritt. Das ist ja klasse! Elli erwartet ein Baby! Oh, na klar, gut! Puh, wow! Was macht Manni denn jetzt? Ach so, er spricht mit dem Baby, obwohl es noch im Bauch von Elli ist. Ah, du hast Daddy einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Daddy war ein Dummbatz. Er ist eine Klippe runtergefallen und hat bum bum bum gemacht. Dummer Daddy, ja. Entschuldigt, Leute. Blinder Alarm. Es war nur ein Tritt. Sekunde mal. Wo steckt er eigentlich? Das kann ich euch sagen. Diego, der Säbelzahntiger, versucht sich fit zu halten, indem er eine junge Gazelle jagt. Aber seine müden alten Knochen wollen da nicht mehr so richtig mitmachen. Schon nach kurzer Zeit muss er aufgeben, weil ihm sein Herz bis zum Kehlkopf schlägt. Und dann macht sich das junge Frischfleisch auch noch lustig über ihn. Meine Hufe laufen heiß, Baby, sie glühen regelrecht. Oh, sieh dir das an, ich tanze Ballett. Patidü! Friss mein Staub, Opa. Juhu! Ja, die Jugend lacht, wenn's in den alten Knochen kracht. Hey, wo führt Manni denn seine Elli hin? Och, das ist ja süß. Manni hat schon einen kompletten Spielplatz für seinen Nachwuchs gebaut. Jetzt? Oh, darf ich jetzt gucken? Ganz ruhig. Nicht das Baby erschrecken. Oh, dem geht es sehr gut. Es ist der hipplige Daddy, um den ich mir Sorgen mache. Ah, nicht lunsen. Voila, ein Spielplatz für unseren Junior. Oh, wow. Hey, aus Eisstückchen hat Manfred kleine Mammuts gefertigt und daraus ein Mobile gebaut. Das ist ja umwerfend. Habe ich ganz allein gemacht. Unsere Familie. Oh je, ich habe ja ganz vergessen, unsere große Faultierschnauze Sid zu erwähnen. Er tapst natürlich die ganze Zeit hinter Manni und Elli her. Und als er das Mobile sieht, ist er total geknickt, dass er dort nicht hängt. Hey, warum bin ich da nirgendwo? Die beiden Opossum-Brüder haben gleich eine Antwort parat. Du kannst bei uns hängen. Da passt du noch rein. Cool. Er ist natürlich noch nicht ganz fertig. Hier und da könnte man sich noch einen Zapfen einreißen. Ich fass es nicht. Du willst die Natur kindersicher machen? Kindersichere Natur? Jetzt hör aber auf. Ist ja lächerlich. Manni, das ist die Welt, in der unser Baby aufwächst. Daran kannst du doch nichts ändern. Aber sicher kann ich das. Ich bin das größte Lebewesen der Erde. Okay, super, Daddy. Dann bin ich ja mal gespannt, was du machst, wenn die ersten Jungs auf der Matte stehen. Sid muss natürlich wieder alles anfassen. Hör auf damit, Sid. Fass hier bloß nichts an. Das ist ein Kinderspielplatz. Bist du ein Kind? Das war eine rhetorische Frage. Ah, da kommt ja Diego angeschlichen. Oh, im wahrsten Sinne des Wortes. Diego, da bist du ja. Hast die große Überraschung verpasst. Ach ja? Richtig. Sehe ich mir später an. Okay, man sieht sich. Weißt du was? Ich glaube, Diego liegt was auf der Seele. Nö, mit dem ist alles okay. Red doch mal mit ihm. Richtige Männer reden mit ihren Kumpels nicht über ihre Probleme. Wir hauen uns stattdessen auf die Schulter. Ist ja bescheuert. Für eine Frau. Für einen Mann ist das wie eine 10-jährige Therapie. Okay, okay, ich gehe ja schon. Nach Ellis giftigem Blick trottet Manny Diego hinterher. Hey! Sagt Manny und schlägt Diego mit seinem Rüssel auf die Schulter. Au! Was soll der Quatsch? Keine Ahnung. Hör mal, Ellie meint, dass dich seelisch was bedrückt. Ich hab ihr gesagt... Also eigentlich habe ich mir überlegt, dass es bald Zeit für mich wird, von hier zu verschwinden. Okay, dann sage ich ihr also, dass es dir gut geht. Alles in Butter. Ach, wem wollen wir was vormachen? Ich verliere langsam meinen Biss. Das ist wirklich nicht mein Ding, Sackkinder zu hüten. Was redest du da bloß? Eine Familie zu gründen ist eine Riesensache. Und ich freue mich für dich, aber das ist dein Abenteuer, nicht meins. Ach, mein Kind interessiert dich wohl nicht. Nein, nein, nein, das ist, so habe ich das nicht gemeint. Nein, geh nur. Dann such dir doch dein Abenteuer, du Abenteurer. Lass dich bloß nicht von meinem langweiligen Familienleben aufhalten. Und ich dachte, Ellie ist die mit den Hormonschwankungen. Manny, warte, hier muss doch niemand gehen. Diego schleicht davon. Und Manny trottet zu Ellie zurück. Und? Genau deshalb reden Männer nicht miteinander. Wieso? Was ist passiert? Diego kratzt die Kurve. Oh, Sid rennt Diego hinterher. Halt, halt, halt! Das sollte doch die schönste Zeit unseres Lebens sein. Wir bekommen ein Baby! Nein, Sid. Sie bekommen ein Baby. Ja, aber wir sind eine Herde. Eine Familie. Hör zu, die Zeiten ändern sich. Manny hat jetzt andere Prioritäten. Sieh es ein, Sid. Wir hatten eine Menge Spaß. Aber jetzt fängt ein neues Kapitel an. Dann bleiben also nur noch wir zwei. Nein, Sid. Wir sind nicht zu zweit. Kommen Crash und Eddie auch mit? Nur Crash? Nur Eddie? Leb wohl, Sid. Ist das vielleicht eine gedrückte Stimmung? Naja, die Musik passt ja auch dazu. Was ist denn jetzt? Sid führt Selbstgespräche? Okay, ganz ruhig. Entspann dich. Freunde gibt's wie Sand am Meer. Ich gründe meine eigene Herde. Was ist das? Das Eis bricht unter uns weg. Und wir stürzen in eine Höhle. Na super. Oh, Sid geht tiefer in die Höhle hinein. Oh ja, ich muss ihm folgen. Ist hier jemand? Irgendjemand? Oh Mann, ist das hier unheimlich. Hey, Sid scheint irgendetwas entdeckt zu haben. Das sind ja Eier. 3 riesige Eier. Oh, ihr armen Würmchen. Ich weiß, wie es ist, von allen verlassen zu sein. Unser Sid fühlt sich wohl wirklich einsam. Er umarmt die 3 Eier. Keine Angst. Ihr seid nicht mehr allein. Ich fass es nicht. Er malt Gesichter auf die Eierschalen. Und jetzt schleppt er die Eier nach draußen. Was hat er nur vor? Oh nein! Eines der Eier entgleitet ihm und rollt den Abhang in die Schlucht runter. Aha! Er greift sich ein Stück Baumrinde, setzt sich mit den beiden anderen Eiern drauf und rast wie auf einem Schlitten hinter dem Ei her. Uiuiui! Mann, Sid, pass bloß auf! Du wirst ja immer schneller. Aber nicht schnell genug. Das Ei fliegt in die Schlucht, stürzt in die Tiefe und... Puh. Wird von Ellie mit dem Rüssel aufgefangen. Was für ein Glück, dass Ellie in der Nähe war. Sid ist auch ganz erleichtert. Oh, danke, danke, danke. Böses Ei, vorlautes Ei. Beinahe hätte ich einen Herzinfarkt gekriegt. Oh, entschuldige, Schatzilein, aber ich hab euch doch so lieb. So, jetzt stelle ich dir deinen Onkel Manny und deine Tante Ellie vor. Hi. Hallo. Darf ich bekannt machen? Eberhard, Charlie und Dotti. Sid, was immer du vorhast, das ist keine gute Idee. Psst, meine Kinder könnten dich hören. Das sind nicht deine Kinder. Bring sie zurück. Du bist als Vater völlig ungeeignet. Wieso denn? Erstens, du klaust anderen die Eier. Zweitens, aus einem von ihnen hättest du beinahe ein Omelett gemacht. Sid, da ist bestimmt schon jemand halb krank vor Sorge um die drei. Nein, die lagen unter der Erde, im Eis. Wäre ich nicht gewesen, dann wären sie jetzt Ei am Stiel. Ah! Uff. Sid, ich weiß, was du durchmachst. Irgendwann wirst du auch mal eine Familie haben, vielleicht. Du wirst ein nettes Mädchen kennenlernen, das geringe Ansprüche hat, keine Alternativen, keinen Geruchssinn. Was Manny damit sagen will, ist... Ich hab schon verstanden. Ich bring dich zurück. Ihr habt eure Familie und ich bin alleine besser dran. Als Einsiedler. Er hat's wohl eingesehen. Er legt die Eier auf die Baumrinde und rutscht mit ihnen davon. Eine Festung der Einsamkeit. Im Eis. Für immer. Ein einzelner, einsamer Einzelgänger. Reichlich viel Einsamkeit. Genau! Sid, warte! Nein, nein, ist schon okay. Der kriegt sich wieder ein. Das ist einer der Vorteile, wenn man Sid ist. Ich folge ihm lieber. Bin gespannt, was passiert. Bringt er die Eier wirklich zurück? Oh, auch das noch. Ein Unwetter zieht auf. Warum soll ich euch zurückbringen? Ich liebe Kinder. Ich bin verantwortungsbewusst, fürsorglich und liebevoll. Seht ihr doch auch so. Ich fürchte, ihr gebt mir recht. Oh, oh, oh, nicht weinen. Vielleicht nicht weinen. Ich suche jetzt ein trockenes Plätzchen. Ah, ganz schön clever. Er sucht unter einem Felsvorsprung Schutz vor dem Wetter. Sekunde, ich trockne euch ab. Ich weiß nicht. Als Eltern hat man ganz schön viel Arbeit. Vielleicht bin ich doch noch nicht so weit. Also, so eine schlechte Mutter wird er gar nicht abgeben. Oh, er legt sich hin. Naja, war ja auch alles ziemlich anstrengend. Er wird müde sein. Ich übrigens auch. Ah, okay, schlafen wir eine Runde. Mal sehen, was morgen früh passiert. Was? Oh, es wird ja schon hell. Was ist denn das? Die Eierschalen sind ja zerbrochen. Hey, Sid, hinter dir! Oh nein, das sind ja Dinosaurierbabys. Dreh dich doch mal um. Endlich ist Sid auch wach. Wann bemerkt er die drei endlich? Ich bin eine Mama. Jetzt spielen sie alle zusammen. Oh, die drei nehmen Sid ganz schön ran. Aber er macht ein glückliches Gesicht. Tja, endlich hat er das, was er wollte. Eine Familie. Wo ist Mama? Hier bin ich. So schön, jetzt bist du wieder sauber. Hört schon auf! Auf! Au! Hey, nicht beißen! Oh, entschuldigt bitte. Nein, ist ja gut, alles gut, nicht weinen. Warum weint ihr denn immer noch? Habt ihr Hunger? Ja, vielleicht habt ihr Hunger. Da weiß ich genau das Richtige. Wo geht er denn hin? Zu einem Büffel? Oh, oh, Sid, ich glaube, du verwechselst da etwas. Du willst den doch wohl nicht melken, oder? Doch, er will. Still, still, du mieses, fieses, dickes Vieh. Ich bin dein Baby und brauche meine Milch. Ich dachte, du wärst ein Weibchen! Mann, oh Mann, das war aber knapp. Mich hätte der Büffel auch fast auf die Hörner genommen. Oh nein, auch das noch. Da sind ja wieder die beiden Ratteneichhörnchen. Was tun die denn da? Na klar, sie streiten immer noch. Schwer zu erkennen, ob die Kleine nun ihn oder nur die Eichel will. Ach, was soll's. Ich mach mich vom Acker, bevor mich gleich eine Lawine überrollt oder sowas ähnliches. Sid geht mit den Babys zum Spielplatz. Oh, die Kleinen sind ganz schön aus dem Häuschen. Kein Wunder, bei den tollen Spielgeräten. Tut mir leid, aber ihr dürft da nicht rein. Mandy sagt, das ist nur für Kinder. Moment mal, ihr seid ja Kinder. Au, aber dass ihr nichts kaputt macht. Das hat er davon. Jetzt stürmen auch alle anderen Kinder den Spielplatz. Das riecht nach Ärger, Sid. Das Faultier sagt, der Spielplatz ist eröffnet. Nein, warte, Kinder! Nicht für alle! Auweia, da geht ja einiges zu Bruch. Oh, nein, nein, nein, nein, nein! Finger weg! Hoi, hoi! Wie das bei Babys eben so ist, müssen sie alles in den Mund nehmen. Aber auch ihre Spielkameraden? Die drei Dinos verwechseln sie doch hoffentlich nicht mit Futter. Ah, da kommen ja Manni und die anderen. Oh nein. Okay, komm schon, spuck ihn aus. Wenn du den kleinen Johnny nicht ausspuckst, verlassen wir auf der Stelle den Spielplatz. Eins, zwei, zwing mich nicht drei zu sagen. Ha, na bitte, das blühende Leben. Der Laden ist Schrott und wir waren's nicht mal. Wir haben's nicht mehr drauf, Kumpel. Das Wichtigste ist doch, dass niemand verletzt wurde. Bis auf den hier. Und die anderen drei Typen. Und die da. Ich hatte dir gesagt, du sollst sie zurückbringen, aber nein, du hast sie behalten. Guck, was sie angerichtet haben. Zugegeben, wir haben noch ein paar Probleme mit der Disziplin. Kinderfressen hat nichts mit Disziplin zu tun. Aber er hat sie wieder ausgespuckt. Wow, echt super. Gib ihm einen Stern. Kind der Woche. Die gehören nicht hierher, Sid. Egal, was sie sind, egal, wo du sie her hast, bring sie wieder zurück. Manni, ich kann doch meine Kinder nicht im Stich lassen. Erdbeben! Alles gut, keine Sorge. Mama ist ja da. Können Erdbeben kreischen? Erdbeben? Das ist schlimmer als ein Erdbeben. Das ist ein Tyrannosaurus Rex, groß wie ein Hochhaus. Und ich befürchte, die Mutter der Kleinen. Oh Mann, die scheint aber richtig wütend zu sein. Ich gehe mal kurz in Deckung. Ich dachte, die wären ausgestorben. Na dann ist das eben ein verdammt wütendes Fossil. Seht! Sid! Gib sie ihr zurück! Sie ist ihre Mutter! Ach ja, gib dafür ein Zeugen! Willst du eine Geburtsurkunde? Sie ist ein Dinosaurier! Aber ich habe Blut, Schweiß und Tränen in ihre Erziehung investiert! Einen Tag lang, gib sie zurück, du Wahnsinniger! Pass mal auf! Das sind meine Kinder! Und wenn du sie haben willst, nur über meine Leiche! Ich glaube, ich komme nie wieder hierher. Jetzt hat dieser Riesenklops von Dino die drei Babys und auch Sid zwischen den Zähnen. Und verschwindet mit ihnen. Mama Rex schleppt ihre Babys und Sid zur Höhle zurück. Manni und die anderen folgen ihr. Na gut, dann werde ich das auch mal tun. Sid muss da unten sein. Also dann? Ist er tot? Jammer, schade. Er wird uns fehlen. Oh, nein, nein, nein, nein, nein. Nicht so schnell. Okay, Ellie, An diesem Punkt ist Schluss. Du, Crash und Eddie, ab zurück ins Dorf. Ja klar, ganz bestimmt. Ellie, du hast das Ding doch gesehen. Das ist viel zu gefährlich. Erzähl's dem Rüssel. Na toll. Wenn wir Sid gerettet haben, bring ich ihn um. Hey, ist das wirklich gut, da reinzugehen? Naja, wenn ihr meint. Sid! Sid! Oh, seht doch mal, was da liegt. Da. Das ist ein Skelett. Oh nein, ich will nicht weiter berichten. Oh nein. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Okay, hör zu. Wenn du irgendwas spürst, auch wenn es nichts ist, musst du es mir sagen. Dann hauen wir sofort ab. Ist gut. Oh, wir brauchen ein Codewort. Irgendwas, damit ich weiß, dass das Baby kommt. Wie wär's mit... Ah, das Baby kommt! Ist das gut? Irgendwie zu lang. Wir brauchen was Kurzes, Schlagkräftiges. Zum Beispiel Peaches, Pfirsiche. Pfirsiche? Ich mag Pfirsiche. Die sind süß und rund und pelzig. Genau wie du. Du findest also, ich bin rund? Rund ist klasse. Rund ist sexy. Also wirklich, das ist doch im Moment völlig unwichtig. Was ist denn das da vorn? Da ist ja alles so grün und so hell. Bleib zusammen. Wahnsinn, ein riesiger Dschungel ist das. Und überall gibt es Tiere. Mann, ist das heiß hier. Habt ihr denselben Traum, wie ich ihn hab? Wir haben da oben gelebt und gar nicht gemerkt, dass hier unten auch noch eine Welt ist. Und was für eine Welt. Riesige Wälder gibt es hier. Und viele Seen und Wasserfälle. Hier leben wohl Tausende von Sauriern. Einige sind klein, andere wiederum haben ganz lange Hälse, die fast bis zum Himmel reichen. Irgendwie fühle ich mich so winzig. Was soll ich da erst sagen? Oh je, und die mit den langen Hälsen kreisen uns ein. Ich hoffe, die haben schon gefrühstückt. Was schwingt sich denn da an einer Liane auf uns zu? Ein Tarzan-Saurier? Ui, er stürzt ab. Hey, dieser Tarzan-Verschnitt rennt auf die Dinos zu. Der ist ja gar kein Saurier. Das ist ein Wiesel. Ein einäugiges Wiesel. Irre. Hinterkopf! Jetzt bewirft es die Dinos mit, Fruchtbomben. Coole Idee. Sie ziehen sich tatsächlich zurück. Die beiden Opossum-Brüder stürzen auf unseren Retter zu. Alter, du bist voll krass. Du bist wie der Bruder, den ich nie hatte. Ich auch nicht. Buck. Was? Der Name ist Buck. Kurzform von Buckminster. Lang für Buck. Selten benutzt, hä? Was hat euch hierher verschlagen? Unser Freund wurde von einem Dinosaurier entführt. Tja, er ist tot. Willkommen in meiner Welt. Und jetzt, cheerio. Ab nach Hause. Nicht ohne Sid. Ellie, warte. Vielleicht hat der gestörte Einsiedler sogar recht. Manni, jetzt sind wir so weit gekommen. Wir drehen nicht mehr um. Ich hab ne Spur. Dann los. Als wir tiefer in den Dschungel wollen, stellt Buck sich uns in den Weg. Wenn ihr da reingeht, findet ihr euren Freund. Im Jenseits wieder. Und woher weißt du das, du großes, weißes Wieselwesen? Die Dinosaurier-Mami hatte 3 Babys im Maul und ein schwabbliges grünes Ding. Und wir sind die Freunde von dem schwabbligen grünen Ding. Das hast du alles aus den Spuren gelesen? Nö, nicht direkt. Ich habe sie gesehen, als sie hier durchgekommen sind. Sie will rüber zu den Lavafällen. Dort versorgen sie die Neugeborenen. Aber wer dahin will, muss durch den Dschungel der Qualen. Über die Schlucht des Todes. Bis hin zum Plateau des Jammers. Hammer! Okay, dann viel Glück beim langsamen Abstieg in den Wahnsinn. Können wir jetzt gehen? Wow! Wow! Denkt ihr, das hier ist so ein tropisches Urlaubsparadies? Du kannst deine Partnerin nicht beschützen, Partner. Was willst du denn mit deinen wackeligen Stoßzähnchen ausrichten? Wenn du der Bestie gegenüberstehst. Ich nenne sie Rudy. Oh, gut, gut. Ich hatte schon Sorge, er hätte einen richtig furchteinflößenden Namen wie Heiko oder Rüdiger. Moment, gibt es denn noch was Größeres als die Dinosaurier-Mami? Klappe. Klappe? Oh ja, er hat mir das hier verpasst. Wow, er hat dir die Augenklappe gegeben? Gratis? Das ist ja sowas von cool. Ja, vielleicht bekommen wir auch eine. Willkommen in meiner Welt. Was? Wir gehen da trotzdem rein? Aber Buck meinte doch... Lasset alle Hoffnung fahren, ihr, die ihr hier eintretet. Schon gut, wir haben's kapiert. Verdammnis und Verzweiflung, bla bla bla. Also, ich glaub's nicht. Da sind ja schon wieder diese zwei Ratteneichhörnchen. Die verfolgen einen ja bis in den tiefsten Dschungel. Das ist kein gutes Omen. Da, wo die sind, wartet auch schon die nächste Katastrophe. Wie kann man sich nur die ganze Zeit um so eine dämliche Eichel streiten? Oder ist das doch ein Liebesspiel? Oh je! Pass doch auf, du stehst zu nah am Abgrund! Oh, oh nein! Er ist ausgerutscht und fällt eine Klippe hinunter! Hört sich eindeutig nach dem Dschungel der Qualen an. Sekunde mal. Wieso? Was ist los? Pfirsiche? Was? Nein, ich habe nur ein komisches Gefühl. Du hast Hunger, Blutzucker im Keller. Oh, da ist jede Menge Obst. Nein, Manni! An deiner Stelle würde ich das lassen. Das ist nämlich nicht deine Spielwiese. Als hätte ich Angst vor einer schönen Blume. Wir folgen weiter den Spuren von Mama Rex. Was ist denn jetzt wieder? Manni und Diego werden von Schlingpflanzen gepackt und in die Höhe gezogen. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Manni! Nur um das festzuhalten, daran bist du schuld. Bin ich hier im Horrorfilm? Oh, das ist zu viel für meine Nerven. Eben wurden Manni und Diego von einer Riesenblume verschluckt. Die Blüte hat sich geschlossen und sie kommen nicht mehr raus. Hör auf, unsere Freunde zu fressen, Pflanze! Da kommt der Tarzan. Ich meine Buck. Jetzt reicht's. Ich reiß das Ding mit Stumpf und Stiel raus. Wenn du das machst, bleibt sie für immer geschlossen. Was? Jetzt lass mal nicht gleich den Rüssel hängen, schwangere Auster. Ich hol sie raus, bevor sie komplett verdaut sind. Verdaut? In 3 Minuten sind nur noch die Knochen übrig. Naja, bei dem Dicken dauert's vielleicht 5. Ich bin nicht dick! Bei mir kribbelt alles. Sag das nicht gerade dann, wenn du dich an mich presst. Das Kribbeln habe ich nicht gemeint. Ich spüre es auch. Hilfe! Helft uns doch! Los, schnell! Jetzt wird Zeit für eine kleine Backmischung. Wahnsinn! Dieser Buck hat's ja echt drauf. Er schafft es tatsächlich, die Jungs zu befreien. Ha, gut gemacht, Buck. Sag was. Danke, dass du uns gerettet hast. Buck, hilfst du uns, das schwablige grüne Ding zu finden? Das ist nicht nötig. Doch, ist es. Na gut, ich helfe euch. Aber bei mir gibt's Regeln. Regel Nummer 1. Alles hört auf Bucks Kommando. Regel Nummer 2. Immer schön auf dem Weg bleiben. Regel Nummer 3. Der blöd als Hinterster geht. Also vorwärts, hopp, hopp. Wir sollten alle mal dringend zum Gehirnklempner. Das ist Regel Nummer 4. Okay, jetzt suchen wir euren Freund. Mama Rex hat noch einen großen Vorsprung. Kein Wunder, bei den riesigen Schritten, die sie macht. Ihre Babys und Sid trägt sie immer noch im Maul. Nein, schon okay. Keine Angst, wird alles gut. Bitte halt auf, so zu schaukeln. Wir sind schon ganz... Seht ihr? Ich hab euch doch gesagt, sie lässt uns runter! Nein! alt! Ich bin zu jung, um gefressen zu werden! Oh oh, Sid, sie schnappt nach dir. Du musst sie irgendwie beruhigen. Da! Da! Mit Patchwork-Familien ist das schon eine Sache, aber vielleicht finden wir eine Lösung. Ah! Ich nehme die von Sonntag bis Dienstag, Mittwoch bis Freitag, den Wochenenden. Keine Sorge, Kinder, Mama geht's gut. Wenn du mich auffrisst, dann bist du kein gutes Vorbild. Hey, sie lässt Sid tatsächlich in Ruhe. Ha! 1-0 für das Faultier. Mal sehen, was die anderen so treiben. Aha, die Opossum-Brüder unterhalten sich mit Buck. Ob diese Bestie Sid findet? Oder, was noch viel blöder wäre, uns? Rudy? Soll das ein Witz sein? Der ist gnadenlos. Der weiß alles, sieht alles, frisst alles. Also ein definitives Ja. Ich kenne den Typen noch als Raupe. Ihr wisst schon, bevor er sich geoutet hat. Du führst hier unten also ein Aussteigerleben. Ganz allein. Ohne Verantwortung. So sieht's aus. Das ist der Wahnsinn. Keine bucklige Verwandtschaft, keine Grenzen. Das schönste Leben, das ich ein Single überhaupt vorstellen kann. Hast du das gehört? Da bin ich hier genau richtig. Buck hebt einen Stein auf und hält ihn sich ans Ohr? Hm. Naja, vielleicht hat der Typ ja doch eine Schraube locker. Hallo? Ja, ich kann jetzt nicht reden. Ich bin gerade dabei, ein totes Faultier zu bergen. Ja. Nein, die verfolgen mich. Ich weiß, die halten mich für verrückt. Nein, okay, du, wir gehen jetzt in die Schlucht des Todes. Da ist ein Funkloch. Nein, ja, ich lieb dich auch. Also bis dann. Okay, mir nach! Ja, ich hab recht. Er hat einen Sprung in der Schüssel. Ah, wir erreichen jetzt die Schlucht des Todes. Oh, ist die Schlucht aber breit und tief. Warum heißt die eigentlich Schlucht des Todes? Erst wollten wir sie die große müffelnde Spalte nennen, aber da fingen alle an zu kichern. Okay, und was jetzt? Was soll das denn sein? Ein versteinerter Saurier-Brustkorb als Seilbahn? In dem Ding sollen wir auf die andere Seite fahren? Nee, da warte ich lieber, bis mir Flügel wachsen. Madame? Moment, kommt gar nicht in Frage. Ba-ba-ba-ba. Regel Nummer 1. Vorwärts, Mammut! Ihr habt doch angeblich so ein gutes Gedächtnis. Alles hört auf Bugs Kommando. Also dann, Augen geradeaus. Rücken durchdrücken. Ach ja, wenn man die giftigen Dämpfe einatmet, stirbt man wahrscheinlich. Giftige Dämpfe? Wieder ein neuer Tag im Paradies. Warte! Die erste Fuhre saust ab. Mann, oh Mann. Die sind wirklich heil da drüben angekommen. Ellie, alles in Ordnung? Das musst du unbedingt ausprobieren. Okay, Herrschaften, alles einsteigen, ist kinderleicht. Keine Panik. Das sind nur ein paar technische Schwierigkeiten. Schön die Luft anhalten, Jungs. Ach ja, die giftigen Dämpfe. Um ein Haar wäre ich geplatzt. Er hat sie eingeatmet. Und jetzt atme ich sie auch ein. Hey, wir sind gar nicht tot. Du hörst dich ja affig an. Wer ich? Du solltest dich mal hören. Also gut, okay. Und 1 und 2. Die Weihnachtszeit kommt bald. Seid ihr nicht ganz dicht? Das ist kein Gift. Das ist extremst verwirrend. Hört auf zu lachen, allesamt. Hört auf zu lachen, allesamt. Wie lautet Regel Nummer 1? Sie lachen doch nur. Was ist daran so schlimm? Wieder sind Lachen gestorben. Er zeigt auf ein paar Skelette. Hört auf zu lachen! Wisst ihr, was wirklich witzig ist? Wir versuchen, Sid zu retten. Und jetzt sterben wir selber. Ich mag Sid nicht mal. Willkommen im Club. Danke, dass du mich in den Schlamassel mit reingezogen hast. So viel Spaß hatte ich schon seit Jahren nicht mehr. Danke, dass du die Herde im Stich gelassen hast. Das war total super. Kille, kille, kille. Lass das! Kapiert ihr das nicht? Wir werden alle sterben! Wir Frauen müssen uns wirklich um alles kümmern. Gut, dass ich zuerst mit rübergefahren bin. Da der lachende Haufen im Korb nicht mehr in der Lage ist, sich rüberzuziehen, hilft Ellie ein bisschen nach. Das ist gut so, denn sonst lachen die sich noch tot. Was für eine Frau, diese Ellie. Sie hat es geschafft. Und Manny scheint ein schlechtes Gewissen zu haben. Ich weiß nicht genau, wie viel du mitbekommen hast. Ich habe jedes Wort gehört. Verstehe. Naja. Du hast in mein Bett gemacht? Ich war auf Lachgas, Alter. Gut, wir müssen dann jetzt weiter, Leute. Haben wir nicht was vergessen? Hier, Rudi, Rudi, Rudi. Bin ja so einsam. Oh je, Buck hat es ziemlich ernst erwischt. Was macht eigentlich Sid? Ah, er sammelt Gemüse für die Kleinen. Gemüse? Okay, Kinderchen, da bin ich. Mangiare, Mangiare. Was? Ihr wollt das Gemüse nicht essen? Wie wollt ihr dann große, starke Dinos werden? Mama weiß am besten, was ihre Kleinen mögen. Einen toten Vogel. Nein, Ich habe sie zu Vegetariern erzogen. Das ist wesentlich gesünder. Schau dir nur mal meinen Pelz an. Schönheit, die von innen kommt. Entschuldige mal, ich unterhalte mich hier gerade. Mama Rex hat kein Ohr für Sid und schmeißt ihn samt Gemüse in einen Teich. Nein, nein, nein, das ist nichts für uns Kinderchen. Das ist viel zu fedrig und fleischig und lebendig. Nein, nein, nein, nein, wir essen keine lebendigen Tiere. Basta. Mama Rex hat wohl keine Lust mehr, sich das Faultiergelaber anzuhören und will davonstapfen. Hey, wo willst du hin? Ist das deine Art, Konflikte zu lösen? Kein Wunder, dass du Single bist. Ach komm schon, führe ich hier vielleicht Selbstgespräche? Ich sage, sie sind Vegetarier, du sagst grrr. Ich sage, können wir darüber reden, du sagst grrr. Das ist doch keine Kommunikation. Siehst du, schon wieder, das sagst du jedes Mal. Was hat Mama Rex denn auf einmal? Sie sieht ja richtig ängstlich aus. Muss ich mir vielleicht auch Sorgen machen? Wovor hast du Angst? Du bist doch das größte Ding auf der Erde. Oder nicht? Hey, hab ich was verpasst? Jetzt rennt sie mit den Kleinen und Sid im Maul davon. Warum? Naja, ich sehe mal nach den anderen. Die können ja nicht überleben. Ich sag's doch, Buck hat echt ein Rad ab. Jetzt führt er Selbstgespräche. Aber wie? Ist wohl eine gespaltene Persönlichkeit. Durchgeknallt. Bin ich nicht. Der hat ihn an der Waffel. Und Stinkefüße. Halt die Klappe. Du hältst die Klappe. Oh, du kleiner Dreckiger. Haha, hab dich. Er wird seinen eigenen Fuß. Sollen wir nicht lieber weitergehen? Was? Damit Rudi seinen Mitternachtssnack kriegt? Wohl kaum. Der Schädel hat recht. Leg mal die Beine hoch, Säuger. Wir kampieren hier. Also, wer hat Hunger? Ich, Mann. Verkneif's dir. Du bist auf Diät. Na endlich. Sie schlagen das Nachtlager auf. Es wird ja auch schon dunkel. Jetzt erzählt Buck von Rudi. Oh, da bin ich aber gespannt. Da stand ich also. Mit dem Rücken zur Wand. Ohne Ausweg. Auf der Rasierklinge ins Verderben reitend. Der großen Bestie mitten in die Augen starrend. Und dann erzählt Buck, wie er das erste Mal gegen Rudi gekämpft hatte. Mitten in seiner Erzählung stellt ihm Crash eine Frage, die wohl jeder von uns gestellt hätte. Wurdest du getötet? Leider ja. Aber ich hab's überlebt. Wow. Nie fühlte ich mich lebendiger, als ich dem Tod so nah war. Als Rudy mich verschlucken wollte, konnte ich mich an diesem ekligen, rosanen, fleischigen Ding festhalten, das in seinem Rachen baumelte. Ich klammerte mich an dem Teil fest und dann schaukelte ich hin und her und hin und her und hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Dann ließ ich los und schoss wie eine Rakete durch seinen Mund nach draußen. Ich habe an jenem Tag vielleicht ein Auge verloren, aber dafür habe ich das hier bekommen. Rudys Zahn? Steil. Ihr kennt doch das Sprichwort. Auge um Zahn, Nase um Kinn, Hintern um... Ist eben ein altes Sprichwort. Hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Du bist Superwiesel. Ultrawiesel. Dieselwiesel. Was? Ist er doch. Jetzt erzähle ich euch mal, wie ich mit einer gewetzten Muschelschale einen T-Rex in eine T-Rachel verwandelt habe. Ja, Meister. Stopp. Für heute Nacht haben wir genug Märchen gehört. Komm, Ellie. Du musst dich ausruhen. Puh, alter Spielverderber. Gut, dann haut euch mal auf eure großen Ohren. Ich halte Wache. Keine Sorge, Buck, das übernehmen wir. Nachtzeit ist Opossumzeit. Ja, die Nacht ist unser Tag, Mann. Okay, hier passiert wohl nichts mehr. Also werde ich mal nach Sid sehen. Vielleicht hat er sich ja inzwischen mit Mama Rex versöhnt. Oh, das war wohl nichts. Mama Rex bringt ihre Kleinen in eine höher gelegene Höhle. Aber um Sid kümmert sie sich nicht. Moment mal, was wird denn aus mir? Verzweifelt versucht Sid, an der glatten Felswand hochzuklettern. Aber immer wieder rutscht er ab. Schließlich gibt er auf und legt sich auf den Boden. Schlaf gut, Kinder. Morgen haben wir viel vor. Futtersuche, Jagen. Meine Freunde vermissen. Die mich gar nicht vermissen. Doch was ist das? Vorsichtig packt die Dino-Mama Sid beim Kragen, hebt ihn in die Höhle und setzt ihn bei ihren Babys ab. Oh, du bist ein richtiger Softie, weißt du das? So, jetzt bin ich wieder im Lager der anderen. Hier schläft inzwischen auch jeder. Nanu, was hat Manni denn? Er wälzt sich unruhig hin und her. Er träumt wohl schlecht. Ja! Was ist denn los? Alles okay? Entschuldige. Ich wollte dich in Sicherheit wissen und jetzt bist du am gefährlichsten Ort auf der ganzen Welt. Hey, das ist nicht deine Schuld. Das hier ist größer als wir beide zusammen. Wir müssen Sid finden. Ja, aber wenn ich ihm ein besserer Freund gewesen wäre, dann wären wir jetzt nicht hier. Ein besserer Freund? Willst du mich auf den Rüssel nehmen? Du hast dein Leben, deine Partnerin und dein Baby riskiert, um deinen Kumpel zu retten. Nicht gerade der beste Ehemann oder Vater, aber ein verdammt guter Freund. Wir sind sehr früh am Morgen aufgebrochen. Nach etwa einer halben Stunde Fußmarsch bleibt Buck plötzlich stehen. Alle Mann stillgestanden! Ich riech doch was. Das riecht wie ein abgefallener Bussard-Hintern. Der eine Ladung Stinktierparfum abbekommen hat. Das ist Sid. Aufgepasst, Säuger. Wir befinden uns an einem Tatort. Ein Büschel Fell, ein angeknabberter Kadaver, ein Stück. Oh, nein! Brokkoli! Ich glaube, es lief so ab. Der Dinosaurier greift Sid an. Sid wehrt sich mit einem Stück Brokkoli und verarbeitet den Dinosaurier zu Hackfleisch. Bist du irre? Sid ist nicht gewalttätig und er hat zwei linke Hände. Ja, und wo ist der Dinosaurier? Guter Einwand, lass ich gelten. Zweite Theorie. Sid frisst Brokkoli. Dinosaurier frisst Sid, Dinosaurier tritt auf Brokkoli und verarbeitet Brokkoli zu Hackfleisch. Buck, wann genau hast du deinen Verstand verloren? Vor 3 Monaten. Da wachte ich eines Morgens auf und war mit einer Ananas verheiratet. Einer hässlichen Ananas. Aber ich habe sie geliebt. Buck, ich glaube, du hast hier ein kleines Beweisstück übersehen. Gut, euer Freund könnte noch am Leben sein. aber nicht mehr lange. Rudy kommt immer näher. Hammer! Genau. Das Plateau des Jammers. Oder das, was davon noch übrig ist. Das Plateau des Jammers hat seinen Namen zurecht. Dieses ganze steinige Tal ist ein einziges Bild des Jammers. Überall nur brüchige und hässliche graue Felsen und Schieferplatten. Wir müssen aufpassen, wo wir hintreten, sonst stürzen wir noch in irgendeine der unzähligen Schluchten. Im Gänsemarsch, Leute! Nächster Halt, Lavafälle! Was ist das für ein Geräusch? Das ist der Wind. Er spricht mit uns. Und was sagt er? Keine Ahnung. Ich kann kein Windisch. Ellie! Alles okay. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich brauche nur ein kurzes Paar. Oh nein! Unter Ellie bricht der Boden weg. Ellie! Mami! Spring da rüber! Jetzt bricht auch unter uns alles weg. Oh, wir haben Glück. Wir sind nicht allzu tief gefallen. Ist bei mir noch alles dran? Ellie! Ellie! Wo steckst du? Keine Panik! Ich bin hier drüben! Halt durch, Ellie! Wir kommen! Bin ich froh, dass Ellie nichts passiert ist. Aber warum stöhnt sie so? Oh! Rudy! Rudy? So ein Dino habe ich hier bisher noch nie gehört. Das ist Sid! Dann müssen wir uns beeilen. Manni! Ananas! Ananas? Die übliche Heißhunger. Granatapfel? Stachelbeere? Nektarine? Sie bestellten Fruchtcocktail. Komm schon, denk nach. Peaches, Pfirsiche! Pfirsiche? Pfirsiche! Das Baby! Was soll ich tun? Oh nein! Mann. Was für ein Timing! Euch. Das Baby! Habt ihr gehört? Manchmal bilde ich mir das nur ein, aber... Kannst du es nicht zurückhalten? Kann ihm mal bitte jemand eine scheuern? Auftrag Baby ausgeführt. Rühr dich nicht vom Fleck, wir kommen! Es gibt nur eins, was wir tun können. Hallo, Possums, zu mir. Manni, du kümmerst dich um Ellie, bis wir wieder zurück sind. Was? Ihr könnt doch nicht abhauen, sie ist vom Weg abgekommen. Regel Nummer 2. Laut Regel Nummer 5 darf Regel Nummer 2 vernachlässigt werden, wenn es sich um ein Weibchen oder um einen Schoßhund handelt. Weißt du, ich drehe und wende diese Regeln, wie es mir gerade passt. Ja, aber sie... Du musst Manni, doch... Manni, ganz ruhig. Ich gebe dir Rückendeckung. Das hört sich doch gut an. Top, Jungs. Pass ja gut auf unsere Schwester auf, Meister. Nur kein Stress. Was heißt das überhaupt? Ich gebe dir Rückendeckung. Wär's nicht besser, die Vorderseite abzudecken? Da spielt doch die ganze Musik, oder? Wir müssen uns beeilen. Arme Ellie. Niemand ist bei ihr. Puh, okay, alles klar. Alles wird gut. Daddy kommt gleich. Ich muss schon sagen, Schatz, du hast dir einen super Moment ausgesucht. Naja, aber Sid auch. Kaum hat er sich etwas von der Höhle entfernt, taucht plötzlich Rudy auf und versucht ihn sich zu schnappen. Nein! Da! Er ist ein riesiges, super riesiges Monster. Oh Mann, ich muss aufpassen, dass es mich nicht entdeckt. Ja, geh weg! Geh weg! Husch! Alarmstufe gelb! Alarmstufe rot! Oh je, Sid bemerkt gar nicht, dass er sich auf einer schwimmenden Steinplatte befindet, die ihn den Lavafluss hinuntertreibt. Ist doch nicht schlimm, ist doch bloß Lava. Tödliche, kochende Lava! Sid! Du treibst auf die Lavafälle zu. Pass auf! Ich weiß zwar nicht, was Buck vorhat, aber es muss was verdammt Gefährliches sein. Männer, seid ihr bereit für ein Abenteuer? Ja, Sir! Für Gefahren? Ja, Sir! Für den Tod! Kannst du das nochmal wiederholen? Spring! Buck und die Opossum-Brüder springen von einer Klippe und landen punktgenau auf einem Flugsaurier. Oh, das wird mir langsam alles zu viel. Na bitte! Komm schon! Bist du diesen Typ schon mal geflogen? Nein, das ist mein erstes Mal. Ja! Ja! Ich werd verrückt. Ellie wird von einer Horde Drachensaurier bedroht. Schnell! Manny, Diego, beeilt euch! Da ist sie! Ellie! Manny! Ich muss zu ihr! Pass auf! Ich beschütze Ellie, du kümmerst dich um Dida. Aber... Manny, wenn sie vor uns bei ihr sind, ist alles zu spät. Du musst mir vertrauen. Na gut, dann los. Manny greift die Drachensaurier an, die gerade versuchen, den Felsvorsprung raufzuklettern. Und Diego? Komm schon, du schaffst es. Ja, mit letzter Kraft erreicht unser Säbelzahntiger den Felsvorsprung, auf dem Ellie liegt. Ein Drachensaurier kommt Ellie verdammt nah. Aber Diego ist schon da und versetzt diesem Echsenwesen so einen Hieb mit seiner Pranke, dass es kopfüber vom Felsen fliegt. Ah, meine Pfoten laufen heiß, Baby. Sie glühen regelrecht. Ich tanze Ballett. Entschuldige mal, du prima Ballerina. Ich gebäre hier gerade. Oh, natürlich, entschuldige. Geht's dir gut? Ob's mir gut geht? Verstehst du irgendwas von Geburten? Nein, nicht direkt, aber Manny kommt gleich. Diego, ich hab Angst. Darf ich deine Pfote halten? Ja, natürlich. Oh, atme durch den Schmerz hindurch. Das ist nur eine Wehe. Nein! Wow. Aus der Luft entdecken Buck und die Opossum-Brüder Sid auf seiner schwimmenden Platte. Oh, oh. Ich hoffe nur, dass sie ihn retten können, bevor er den Lavafall hinunterstürzt. Oh! Da unten ist er! Roger! Nein, Sid! Ich weiß! Roger! Wie wär's, wenn wir zuerst Sid retten und dann erst Roger? Ist schon klar, Jungs! Hör! Na wunderbar. Bei Ellie scheint alles gut zu laufen. Diego steht ihr ja zur Seite, obwohl er hin und wieder ein paar dieser aufdringlichen Echsen abwehren muss. Mach dir keine Sorgen, das machst du großartig. Läuft ja alles bestens. Entschuldige kurz. Schön weiteratmen. Diego! Weiteratmen, Presse nicht vergessen. Unser Säbelzahntiger ist eben ein alter Haudegen. Oh, aber die Jungs auf dem Flugdrachen haben ernsthafte Probleme. Schnappt euch die Munition! Sie werden von anderen Flugdrachen attackiert. Oh, oh, hoffentlich geht das gut. Feind auf 3 Uhr! Feuer! Das ist voll krass! Die Dinosaurier! Hurra! Hasta la vista, Vogel! Jetzt holen wir uns das Faultier! Wir sind getroffen! Mayday, Mayday! Verlieren an Höhe! In letzter, wirklich allerletzter Sekunde kann Buck den Flugsaurier wieder hochziehen. Junge, Junge, das ist echt schräg! Aber Jungs, haltet euch an! Sid stürzt jeden Moment den Lavafall hinunter. Hochziehen! Das ist das Ende von Sid, dem Faultier. Zu spät. Sid fällt. Ah! Nein! Im Sturzflug kann ihn Buck gerade noch auffangen. Nein, Sid, ich bin's! Und ich! Und ich! Ich will jetzt hier keine Panik auslösen, aber wer fliegt dieses Ding? Ups! Oh Mann, oh Mann. Ellie kommt wohl in die heiße Phase. Wow, mir wird schwindelig. Manny! Komm hoch, Kumpel! Ich glaub, gleich ist es soweit! Da, oh, es ist da. Das Baby ist da. Ein Baby. Ich würde sagen, wir nennen sie Ellie. Klein Ellie. Ich weiß einen besseren Namen. Peaches. Peaches? Warum nicht? Sie ist süß und rund und pelzig. Peaches. Gefällt mir. Diego verdrückt eine Träne. Das habe ich gesehen, du harter Kerl. Ach, hör auf, der letzte Dino hat mich am Auge erwischt. Na gut, ich bin eben auch nicht aus Stein. Das ist Sid! Oh, es ist ein Junge. Das ist der Schwanz. Es ist ein Mädchen. Oh, hallo, meine süße Gucci Gucci. Ich bin Onkel Sid, ja genau. Na, du bist aber ein hübsches Ding. Ja, das ist sie. Sie sieht aus wie ihre Mutter. Na, Gott sei Dank. Oh, nichts für ungut, Mavi. Jeder weiß, du hast innere Werte. Schön, dass du wieder da bist, Sid. Hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber du hast mir gefehlt, Kumpel. Wenn doch nur meine Kinder hier sein könnten. Ihr hättet euch gut verstanden. Ellie! Gulle, gulle, gulle. Ich hatte mir versprochen, nicht zu flennen. Ich mir nicht. Sogar Buck wurde ganz warm ums Herz. Hatte schon ganz vergessen, wie es ist, Teil einer Familie zu sein. Was ist mit dir? Schon mal über Kinder nachgedacht? Na gut, ihr Säuger, dann bringe ich euch mal nach Hause. Oh ja, eine wirklich ausgezeichnete Idee, Buck. Tja, Leute, so wie es aussieht, nimmt alles ein gutes Ende. Buck führt uns nun direkt zum Eingang der Höhle zurück. Ach, bin ich vielleicht wieder froh, aus diesem Dschungel zu kommen. Was? Schon da? Oh, Buck kennt wohl eine Abkürzung. So, da sind wir. Hier hat euer Abenteuer angefangen. Hat Spaß gemacht. Sowas sollten wir öfter machen. Also ich weiß nicht so recht. Verstehe, klar. Wegen der ganzen tödlichen Gefahr und so. Na gut, für Buck ist hier Endstation. Ohne dich hätten wir das nie geschafft. Nein, natürlich nicht. Aber es war trotzdem nett mit... Wir sind nicht allein, nicht wahr? Ah! Hallo, Rudy. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn alles glatt gelaufen wäre. Oh Mist, jetzt steht dieses Ungeheuer auch noch vor uns und versperrt uns den Weg. Weg hier! Hier bin ich, du fettes Fossil! Suchst du irgendwas? Dann komm doch her und hol's dir! In die Höhle! Los! Bleib beim Baby! Wir kommen schon zurecht, geh! Buck läuft schreiend davon, um das Monster von der Höhle wegzulocken. Ah, Weichei! Und es gelingt ihm auch. Da kommen ja Manny, Diego und die anderen. Wahrscheinlich wollen sie Buck helfen. Diego! Sie umzingeln Rudy und wickeln eine Liane um seine Beine. Ah, Rudy wankt. Er scheint sich nicht mehr lange auf den Beinen halten zu können. Mit dem Nippel durch die Lasche, Schleife hinten. Kommt, Jungs! Ja, er fällt zu Boden. Hurra! Vielleicht klappt's beim nächsten Mal, Mäusezähnchen. Das wird ihn nicht lange aufhalten! Weg hier! Wartet, Leute! Nanu, wo kommt denn Sid auf einmal her? Hey, Vorsicht! Rudy kann sich befreien! Er wird... Oh nein, Sid! Da kommt ja Mama Rex. Und sie verpasst Rudy eine. Oh, das hat aber gesessen. Bevor Rudy überhaupt begreifen kann, was passiert, verpasst sie ihm noch einen kräftigen Schlag mit ihrem Schwanz. Er taumelt, verliert das Gleichgewicht und stürzt eine Klippe hinunter. Ja, ja, ja! Plötzlich stehen die drei kleinen Dino-Babys vor Sid. Kommt her, Kinderchen. Ich sag euch was, ihr seid jetzt da, wo ihr hingehört. Und ich bin mir sicher, eines Tages werdet ihr auch riesige, angsteinflößende Dinos sein. Genau wie eure Mutter. Und Mama, kümmere dich gut um unsere Kleinen. Liebevoll schlägt Mama Rex Sid übers Gesicht. Zum Abschied umarmt Sid noch einmal die Kleinen. Du warst ein guter Papa, Sid. Danke. Darf ich bei euch auch mal babysitten? Vergiss es. Ihr kriegt auch Rabatt. Na schön, ich denk mal drüber nach. Krass. Wovon träumt er nachts? Uiuiui, Buck sieht ja so blass aus. Man könnte meinen, es tut ihm leid, dass Rudy nicht mehr da ist. Er ist weg. Was soll ich denn jetzt machen? Ganz einfach. Komm mit uns. Du meinst nach oben? Ich habe nie daran gedacht, zurückzugehen. Ich bin schon so lange hier unten, dass es mir vorkommt, als wäre das hier oben. Ich weiß nicht, ob ich mich noch anpassen kann. Und? Guck uns an. Sehen wir wie eine normale Erde aus? Au! Ah, wir haben fast den Ausgang der Höhle erreicht. Aber was ist denn mit Buck los? Er bleibt plötzlich stehen. Oh! Oh oh! Jetzt höre ich es auch. Ein Brüllen. Das war unser Stichwort. Komm, Peaches. Er lebt. Buck? Ich muss... Ja. Außerdem sollte diese Welt lieber hier unten bleiben. Pass gut auf sie auf, Tiger. Alles hört auf Bucks Kommando. Buck dreht sich um, springt an eine Liane und schwingt sich davon. Geht's allen gut? Wo ist Buck? Keine Sorge. Er ist da, wo er sein will. Kommt er denn da zurecht? Soll das ein Witz sein? Den kann nichts umbringen. Ich mache mir eher Sorgen um Rudy. Endlich sind wir wieder in der Eiszeit. Und dem Mammutbaby scheint der Schnee sehr zu gefallen. Ich weiß, die ganze Nummer mit dem Baby ist nicht dein Ding. Aber egal wie deine Entscheidung ausfällt... Ich hau nicht ab, Kumpel. Ein Leben voller Abenteuer? Hab ich doch hier auch. Aber ich hab eine ganze Rede vorbereitet, hab richtig dran gefeilt. Wie kann ich dir beweisen, dass ich stark und sensibel bin, vornehm und fürsorglich? Die werden ja so schnell erwachsen, was? Ja, denk mal an meine Kinder. Kommt mir vor, als wären sie gerade erst geschlüpft und schon sind sie aus dem Haus. So war es ja auch, Sid. Genau, das war eine Menge Arbeit. Tja, mein Schatz. Willkommen in der Eiszeit. Ein Happy End. Oh, wie ich das liebe. Alle sind zufrieden und glücklich. Ja, wirklich alle. Sid hat endlich seine große Familie und Buck sein Vergnügen. Thank you. Paprika, Bohnen, Eintopf, Beef Tartar, Pfeffersteak und Pfifferlinge, Schweinebraten, Zwiebelringe, Spargelsuppe, Spiegelei, Tortellini, Toast Hawaii, Graupensuppe, Glühwein, Grog, darauf hab ich keinen Bock, ist mir alles viel zu heiß, denn ich steh nun mal auf Eis. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Fischstäbchen und Fleischfondue, Cornflakes und Kartoffelpü, Zwiebelkuchen, Schletzgemus, Saumagen und Schweinefuß, Linguini, Kraus und Glatt, warme Würstchen, Schnitze satt, Pizza, Pasta und Pommes frites sind für mich ein schlechter Witz. Was noch dampft, finde ich nicht gut, denn ich mampf nur Frosty Food. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Braten, brutzeln und frittieren geht mir tierisch an die Nieren. Wirklich fasziniert mich nur, was mit Minustemperatur. Eis am Stiel und Eiskonfekt, Softeis, das beim Lecken leckt. Eiswein, Eiswein, Eiskaffee und natürlich Eierschnee. Cool ist für mich Tiefkühlkost, denn die schmeckt so schön nach Frost. Cheeseburger und Chicken Wings, dies und das und Bumpf und Dings, ist mir alles scheißegal, denn ich steh auf eins total. Ist doch klar. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. Ice Age. So, und nun alles zusammen. Los geht's. Ice Age. Super. Ice Age. Krass. Ice Age. Tierisch. Ice Age. Meine Füße schwitzen schon. Ice Age. So, du bist gut gewesen. Ice Baby. Ice Age! Nicht mehr, hab ich doch gesagt. Jetzt ist Schluss. Ice Age! Hört doch mal auf, spinnt ihr! Ice Age! Sag mal, jetzt reicht's aber langsam. Manni, Diego! Ice Age! Also, ich flipp aus!